Abschnitt 7 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Es tobt Musik. Die Flüsse treten aus den Ufern strotzend breit und blähen sich Segel aus dem Grün der Weiden. Es tobt Musik, die Mauern abzuschneiden von der aus dem Zerfall gewordenen Zeit. Die Brücken sind schon viel zu alt und ohne Lust erbaut und brächen sie, so schnell wär das nicht Schwimmer, was wiehernd sein Gehirn zurückbiegt blonden Haares Schimmer, zurück kaltglatter Haut. Ja, Straßen haben Zeit und Raum genug, für meines gleiche noch, frohlockt das heute. In den Fabriken speichert sich die Beute turmhaft empor, Gesetze rechnen klug. Doch tausend röcheln dumm, Betrug, und drehen die ausgelaugten Augen groß nach innen und fühlen fieberheiße Quellen rinnen empor, die bleiben auf der Stirne stehen. In Brauen und in Falten denken sie sich fort, was sie erhorchen, ist nicht mehr gelogene Stille. Und langsam kommt der eingesunkenen Pupille zurück das unterbundene Wort. Es explodiert gleich aufgezücktem Arm und zwei Gebieten schwellend ihr Belauben, der Bahnen Fabelhaftes in die Ferne schrauben, wird zum befeuernden Alarm. Die Flüsse treten aus den Ufern strotzend breit und blähen sich Segel aus dem Grün der Weiden. Es tobt Musik, es stürzt ein Heer von Heiden in die verfallgewordene Zeit. Ende von Es tobt Musik, aufgenommen von Margot.